FM. Es ist 16 Uhr. Oh, und dann ist ja wieder Zeit für diese Sendung. Oh, wie heißt die nochmal? Ey, das ist ja echt schon relativ lange her, dass die letzte Folge hier gelaufen ist. Ich glaube, von Bullaby nach Babylon, genau, das war der Name. Und ich bin Jan Möller, das war der Name. Und die erste Musik kommt, ja, von wem eigentlich? Ist das ein Mensch, der da zwitschert oder sind das Vögel? Ich guck mal eben nach hier. Es ist ein Mensch und zwar keine geringere als die Königin der Pfeiferinnen. Guten Tag, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Guten Tag. Also ich bin ja kein Ornithologe, aber ich weiß eins ganz genau, das hier, das hätten selbst Vögel kaum schöner hinbekommen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, welche Vögel überhaupt. Ich glaube, hier eine Lerche war dabei, so klang es jedenfalls, vielleicht auch ein Spatz, möglicherweise auch eine Spottdrossel. Auf jeden Fall sind diese Vogelstimmen alle imitiert worden von, ich habe es eingangs schon gesagt, der Königin der Pfeiferinnen, von Margaret McKee. Eine Aufnahme von vor ziemlich genau 100 Jahren war das. Margaret McKee, die war damals knapp über 20 und das Pfeifen für Frauen in der Öffentlichkeit, das war wenige Jahre vorher noch verpönt gewesen. Also in dem Sinne war das tatsächlich auch ein Statement, ein feministisches Statement, das sie da gesetzt hat mit dieser Kunstform, dem Vogelpfeifen, Vogelstimmen imitieren. The Queen of the Whistlers, so ist sie genannt worden. Und so heißt auch die Sammlung, von der dieses Stück eben kam, eine Sammlung, die in digitaler Form bei einem kleinen amerikanischen Label mit dem passenden Namen Canary Records erschienen ist. Also diese kleine Plattenfirma ist nach dem Kanarienvogel benannt worden, dessen Gesang Margaret McKee natürlich auch super imitieren konnte, aber ich glaube, hier ist er eben nicht vorgekommen. Vielleicht ja in der Vogelsendung, die ich hier vor geraumer Zeit mal gemacht habe. Die letzte Folge ist ja schon so ein bisschen her, da sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen und deswegen spiele ich heute einfach mal ja, das übliche gepflegte Durcheinander, aber mit so ein paar Sachen, die in der Zwischenzeit liegen geblieben sind seit der letzten Folge. Und da ist zum Beispiel auch eine Band aus England dabei, eine noch einigermaßen neue Band, die heißt Memorials. Thank you. ja, einigermaßen neue Band, habe ich gesagt. Sind eigentlich zwei Leute schon eine Band? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es ein neues Duo und das nennt sich Memorials und besteht aus Verity Sossaman, die früher Sängerin und Keyboarderin war bei der wunderbaren, leider nicht mehr existierenden Band Electrolane. Und die andere Hälfte dieses Duos, das ist Matthew Sims von der Band Wire. Die beiden haben vor so etwa ja, 2 Jahren oder 2,5 Jahren den Auftrag bekommen, Musik für 2 Filme zu machen. Einer heißt Tramps, da geht es um die queeren Ursprünge der New Romantic-Szene und der andere Women Against the Bomb, also Frauen gegen die Bombe. Da widmet sich eine Reihe von Protestcamps von Frauen gegen die Stationierung von Nuklearwaffen Anfang der 80er. In Greenham im Südosten von England war das. Das war eine ziemlich große Bewegung damals, an die jetzt wieder erinnert wird mit diesem Film Women Against the Bomb. Und so heißt auch der Soundtrack dazu mit dem kleinen Hit, den wir da gerade gehört haben, Take the Toys from the Boys. Also nehmt den Jungs die Spielzeuge weg. Das war so eine Parole damals. Das Lied stammt eigentlich von einer Blaskapelle, einer Marching Band. Und ich finde, besser als Memorials das hier getan haben, kann man das nicht covern. Und wo ich gerade Electrolane erwähnt habe, die frühere Band von Verity Sossaman von Memorials, da kann ich gar nicht anders, wenn ich die erwähne, als von denen mal wieder was zu spielen, weil das eine Band ist, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Hier ist ein Lied aus dem Jahr 2004, das heißt On Parade. Electrolane, 4 Frauen aus Brighton aus dem Jahr 2004, aus ihrem 2. Album The Power Out war das der Song On Parade, den ich mal wieder rausgekramt habe, weil mir eben Verity Sossaman, die Sängerin, musikalisch sozusagen jetzt wieder über den Weg gelaufen ist mit diesem noch einigermaßen neuen Projekt Memorials, das wir vorher gehört haben. Und vor allem, weil man die Platten von Electrolane gar nicht oft genug rauskramen kann. 2004, meine Fresse, das ist echt 20 Jahre schon fast wieder her. Ganz tolle Band damals. Das hier ist Musik von einem Typen aus New York, der nennt sich Galscher Lustwerk. Und das Stück heißt This Is How We Roll. is how we roll. This is how the tracks indelible, the wax so sellable. Y'all suckers, I'm telling you that this is how we roll. This is how the sound incredible, the bud is medical. Y'all suckers better know that this is how we roll. This is how the tracks indelible, the wax so sellable. Y'all suckers, I'm telling you that this is how we roll. This is how we roll. Straight off a flight, took a cab, grabbed my shit, then hop right on the mice. Thinking about my life, dirty Sprite and picking fights is how we end the night. Thinking about who in it, you, me, me, you. Thinking about who isn't. So is you is or isn't? Cause the way you're looking at me makes me get that instant. FM von Bullaby nach Babylon ist hier mit einem Köfferchen voller Platten, die so in den letzten 2-3 Monaten sich angesammelt haben bei mir zu Hause. Und diese hier kommt aus dem New Yorker Stadtteil Queens, beziehungsweise der Mensch, der die Musik macht, kommt aus Queens und heißt Chris Wade und nennt sich Gelscher Lustwerk. Und wenn man mich fragt, wie man lässig buchstabiert, dann würde ich sagen, so wie hier ungefähr. Lustwerk 2 heißt das Album, eine Sammlung von Stücken, die bislang gar nicht oder nur irgendwo ganz am Rand mal veröffentlicht worden sind. Und das hier war der Track This Is How We Roll von Gelscher Lustwerk. Weiter geht's mit dem alten Hit aus Äthiopien, der kommt aus dem Jahr 1976. Yeah. Musik von einer Platte, die heißt Beauties, also Schönheiten. Und vom Cover bis zur Musik ist wirklich alles schön an dieser Platte. Da sind zwei Schwarz-Weiß-Fotos von den beiden Interpretinnen drauf, von Asile Fesh Alchine und Getenesh Kebret, was ich jetzt hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Und diese beiden Schwarz-Weiß-Fotos sind eingearbeitet in ein großes, sehr farbenfrohes, knalliges Foto von einer Frau, die in einem Feld mit pinken Blumen steht. Ich weiß nicht, ob es eine der beiden Sängerinnen ist. Wenn ja, dann war sie auf jeden Fall beim Friseur. Sie ist nämlich, es ist nämlich nicht dieselbe Frisur wie auf den Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, und wie die beiden da singen, wie sich die Stimmen umeinander verzwirbeln und dann auch immer wieder so im totalen Einklang sind, das ist ganz bezaubernd, finde ich. 1976, wie gesagt, veröffentlicht diese Platte, war sofort ein Hit, ausverkauft in Äthiopien. Es war die goldene Zeit der äthiopischen Musik. Und kurze Zeit später hat die wohl dunkelste Zeit angefangen unter dem Derg-Regime. Da ist die künstlerische Freiheit dann massiv eingeschränkt worden. Musikerinnen und Musiker sind ins Exil getrieben worden. Also dieses Album eins der letzten aus diesem goldenen Zeitalter. Und vor kurzem ist es jetzt wieder veröffentlicht worden von der kleinen amerikanischen Plattenfirma Mississippi Records. Beauties von Asile Fesh Alchine und Getenesh Kebret. Der Song eben hieß Meche Neu. Und wo wir hier bei Wiederveröffentlichungen und alten Ausgrabungen sind, kommen wir nach Australien. Waren wir schon in Australien in dieser Sendung? Ich weiß es gar nicht mehr, es geht ja total durcheinander hier. Also kommen wir nach Australien zu einer Band, die sich hier schon ganz leise ranschrammelt. Und diese Band heißt The Particles. Der Traum einer Aprikose, so heißt dieses Lied, Apricot Stream, warum auch immer. Auf jeden Fall stammt es aus dem Jahr 1980 von einer Band, die in Sydney in Australien damals zu einer gewissen lokalen Berühmtheit gelangt ist, weil sie jeden Mittwoch in einem Hotel aufgetreten ist. Aber weltberühmt ist sie dann nicht geworden, auch nicht in der kleinen weltweiten Schrammelpop-Gemeinschaft, was sich selbstverständlich noch ändern kann. The Particles heißt die Band und so ziemlich alles, was von ihr damals veröffentlicht wurde, ist jetzt auf Albumlänge nochmal zusammengewürfelt worden und das Ganze unter dem Titel 1980s Bubblegum. Sehr charmante Angelegenheit. The Particles, die eine bemerkenswerte Schlaffheit im Vortrag haben, finde ich. Also auf, im positiven Sinne, so eine bemerkenswerte Schlaffheit, so was Verhuschtes, was man von den übernächsten Künstlerinnen und der übernächsten Künstlerin und dem übernächsten Künstler nicht sagen kann. Da, die kommen aus Buffalo, New York, aber vorher, ganz kurz hier mal mit dem Finger auf der Landkarte von, wo waren wir eben, Australien, Sydney, nach Ägypten, zurück ins Jahr 2023. Hier ist Digit. Shit on their moms, talking about I put that on dead homies. I'm not for the fuckery. Luckily, I've been on some international smashing for cash, building my company. Chez Noir, this what we plan for. Generational wealth, bombing on these squares and land lost. The God been the shit since the 80s. Busting nuts, traveling. Now I'm a grown man, it's all about the babies. This is anti-struggle rap. Wintertime grinding, peep the lumberjack. Carhartt flannels, we serving thunder packs. Young and black, twist his head off his shoulders, then spun it back. Chez Noir, the best rapper breathing, nigga. That's just a fact. I was still in heaven when God, when I said I wanted rap, wasn't conceived yet. My pops was still watching Thundercats. Every winter I bring the summer back. Conspicuous spending gave my funds a flat. Grind hard to run it back. Trade your soul for money, so now you feeling trapped. Enough niggas selling their souls if they could build an app. Most snakes ain't visible cause they learn to hide. The truth hurt more, so I had no urge to find. Never had a handout, had to earn every dime. I let my actions speak for me, got the words of a mind. Food for thought, never serving swine. Healthy eater, so my cabinet's filled with herbs and spice. Look, mama told me once, but I heard it twice. Thinking people gon' have your back can only hurt your spine. Facts. We for the petty games. Jo, da habe ich gerade noch gesagt, es geht nach Ägypten und dann sind wir auf einmal in Buffalo. Zwei Stücke hintereinander, das erste von einem Produzenten aus Kairo, der nennt sich Digit und hat auf einem neuen, so Mini-Album kann man sagen, so ein bisschen Musik aus den letzten 10 Jahren versammelt, Stücke, die er da allesamt zu Hause aufgenommen hat. The Room heißt die Platte. Das Stück, das wir gehört haben von Digit, das hieß Leban. Und da war, wenn ich mich nicht täusche, auch eine Sängerin namens Lella dabei. Und hintendran aus Buffalo, New York, 1A Straßenrap von Chez Noir, 28 Jahre alt. Die neue EP ist ihre 6., heißt Noir or Never. Und ist ausgesprochen gut, finde ich. Sind auch die Gäste gut drauf. Hier gerade bei dem Track Caps Lock war zum Beispiel noch Apollo Brown mit am Mikrofon. Und produziert worden ist die Platte von Big Ghost Limited. Chez Noir. Noir or Never, Chez Noir aus Buffalo im Staate New York und von da gleich weiter so ungefähr 9200 Kilometer Luftlinie nach Beirut. Hier ist Sharif Megaban. RFM von Bulabü nach Babylon ist hier und in diesem Fall ging es über 9200 Kilometer Luftlinie von Buffalo nach Beirut. Musikalisch ist es nicht ganz so weit von Beat zu Beat sozusagen, also vom Hip-Hop zu dieser Musik von Sharif Megaban, aus dessen neuem Album die Musik kam. Und das ist erschienen bei Habibi Funk in Berlin, wo sonst immer so alte Schätze ausgegraben werden. Und das hier ist tatsächlich das erste Album mit niegelnagelneuer Musik auf diesem Label, wobei da auch schon so etwas vergilbte Bilder vorm geistigen Auge langflimmern. Ich finde, es könnte auch so ein Soundtrack zu dem libanesischen 70er-Jahre-Film sein, wo dann so Taxis durch die Gegend fahren, an der Strandpromenade lang, dann wieder in die wuselige City. Auf jeden Fall ist es eine sehr anregende Platte von Sharif Megaban. Das Album heißt Marzipan. Und obwohl Marzipan zu den Süßigkeiten gehört, die ich überhaupt nicht mag, spiele ich sehr gern noch ein Stück von der Platte. Also bitteschön. 80 Alben hat er aufgenommen. In den vergangenen 15 Jahren, habe ich gerade nochmal nachgelesen, unter verschiedenen Namen. Ich kenne nur das eine hier und das ist super. Sharif Megaban aus Beirut war das nochmal, der Hauptstadt des Libanon. Marzipan heißt die Platte, erschienen bei Habibi Funk in Berlin, wo man fast vorbeikommt, wenn man mit dem Auto von Beirut zum Beispiel nach Hamburg fährt, wo ich hier gerade sitze. Da ist die Entfernung übrigens auch nicht mal halb so groß wie von Beirut nach Buffalo. Aber es geht jetzt hier nicht nach Buffalo und auch nicht nach Hamburg, sondern nach London. Da wohnen nämlich Alpha Mate und Mika Levi. Kurz und knackig, ganz was anderes. Chart heißt das Stück. Hier ist immer noch von Bullaby nach Babylon auf Byte FM mit Musik, die in diesem Fall womöglich nicht in die Charts kommt, was aber nichts heißen muss. Neue Platten, neue Dateien in dieser Stunde aus den verschiedensten Ecken, die sich so, aus den verschiedensten Ecken meines Zimmers sozusagen, die sich da angesammelt haben in der kleinen Pause, die diese Sendung gemacht hat. Und diese Datei kam von zwei Frauen aus London, nämlich von Alpha Mate und Mika heißt sie, glaube ich, ne? Ich sage immer Mika, Mika Levi. Wie geht's denn weiter? Da kruschelt ja was hier im Hintergrund rum. Wer ist denn das? Oh ja, das ist Musik aus dem neuen Album von Maxine Funk. A trifle early is the spring. Whisper of willow whispering. The nun's blithe prays to roaming like a thief. Over hills her darkest hour, over hills her darkest hour, for the nightmare wakers, the dream quakes. A trifle early is the spring, wand of willow wandering, milkmen running through the town like a seer. Over hills darkest power, over hills the darkest power, the nightgown saints, the dawn makes. Glass bottles hover, glass bottles sing, so earthy is the spring. Glass bottles hover, glass bottles sing, so earthy is spring. trifle early is the spring. World of willow widening, flecks of blossom twirl in the Chinese painting. Over hills the darkest hour, over hills the darkest hour, for the moonlit creatures the dawn. So, als würde sie direkt neben einem sitzen. Aber sie hat weit weg gesessen, als sie dieses Lied aufgenommen hat. Irgendwo in Neuseeland, in Dunedin vermutlich. Da wohnt sie nämlich, Maxine Funk, von der ich ja schon häufiger was gespielt habe hier in dieser Sendung. Also nicht in dieser heutigen, aber in den letzten Monaten. Und jetzt gibt es schon wieder ein schönes neues Album, das heißt River Sad und geht los mit diesem schönen Song eben, der wiederum heißt Willow White. Maxine Funk, so wird sie ausgesprochen, geschrieben Funke. Und wo wir hier gerade bei der etwas ruhigeren Variante des Musikmachens sind, hier ist Musik von der Insel La Réunion im Indischen Ozean und der Musiker heißt Alain Peters. Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, manger tous les cœurs. Oh, qu'il est où là-dedans? pou le kè an. Ich muss an dieser Stelle mal eben aus einem alten E-Mail-Newsletter eines meiner Lieblingsplattenläden zitieren. Das habe ich hier, glaube ich, schon mal getan irgendwann. Da steht in diesem Newsletter: Tagelang laufen wir jetzt schon mit offener Kinnlade im Kreis durch den Laden. Wir haben hier Musik von kaum fassbarer Schönheit. Das habe ich damals vor ein paar Jahren gelesen, bin gleich losgegangen in den Laden und tatsächlich, die liefen da immer noch im Kreis. Ich habe die Platte dann gekauft. Und dann ging es mir auch so, ich bin auch im Kreis gelaufen. Rest La Maloya heißt das Album, eine Sammlung von Songs des kreolischen Musikers Alain Peters. Den haben wir gerade gehört, der kam von der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean, tausende von Kilometern abseits von Madagaskar gelegen. Vor 28 Jahren ist Alain Peters gestorben. Diese Lieder stammen alle aus den späten 70ern und 80ern und das eben war mein Lieblingslied, Manger pour le coeur. Das ich gespielt habe, klar, weil es super ist, aber auch, weil vor nicht allzu langer Zeit eine neue Platte erschienen ist. Da wird dieser Musikstil, Maloya nennt sich der, in die Gegenwart gehievt oder sogar in die Zukunft. Ich mache das einfach mal an hier. Es passiert nicht viel in dieser Musik, aber es passiert was. Interessanter Kleinkram vor allem. Und es wummert der Bass sehr schön. Das gilt es zu beachten. Am besten laut drehen. Jaco Maron heißt der Musiker und das Stück heißt Megaloya. Musik zum Wände zum Wackeln bringen. Von Jaco Maron von der Insel La Réunion, wo der Musikstil Maloya sehr verbreitet ist. Eher in der Variante, wie wir sie vorher gehört haben, bei Alain Peters. Aber das hier gefällt mir auch sehr gut. Die Platte heißt The Electro Maloya Experiments of Jaco Maron. Und genau das, was draufsteht auf der Hülle, ist auch drin. Erschienen bei Nyege Nyege Tapes in Uganda. Gab es vor ein paar Jahren schon auf Kassette und mittlerweile auch auf Vinyl. Und von Uganda ganz schnell noch nach Melbourne. Hier ist die Band Terry. Terry aus Melbourne. Nicht ein Terry ist das, sondern drei Leute, wenn nicht sogar vier. Ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Das Album heißt auf jeden Fall Call Me Terry und der Song eben Excuses. Und das hier ist das letzte Stück in dieser Stunde, in dieser Runde, in dieser Sendung. Das sind Reset aus London mit Jubiläumsmusik. Die 100. Platte, die auf dem Label The Trilogy Tapes erschienen ist. Reset, die Platte heißt Meant Like This und davon das Stück Off for Spots. Ich bin Jan Möller und danke fürs Zuhören und lasse das Stück hier, ja, das ist ja in der Live-Version dann, in der Live-Version dieser Sendung, jetzt also in etwa 2 Minuten vorbei, aber im Archiv könnt ihr es dann noch ganz durchhören. Ich hänge da auch noch eins von Asele Fesh Aschin und Getenesh Gebret dran, von dieser tollen äthiopischen Platte namens Beauties. Die Sendung heißt Von Bulabü nach Babylon und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Thank you. Hier ist Sandra Z. von Golden Glades. Byte FM bietet rund um die Uhr handverlesene Musik ohne Werbeunterbrechung, aber uns fehlt das finanzielle Polster, deshalb brauchen wir eure Hilfe. Unterstützt unbestechliches Radio, werdet Mitglied im Förderverein von Byte FM und sichert euch den Zugriff auf unser Archiv mit allen Sendungen, die ihr dann hören könnt, wann ihr wollt. Die Anmeldung geht über unsere Homepage. Klick auf Freunde von Byte FM und los geht's. Vielen Dank.